passiert. Da wurde fast jede Stelle vom Inhaltigsten zensiert. So sahen wir uns gezwungen, einen neuen Text zu verfassen. Denn zu sagen, was uns ankommt, können wir nicht lassen. Jetzt zeigt sich hier mal wieder, was Freiheit wirklich ist. Doch geben wir nicht auf, wir machen heute Tisch. Wir lassen uns das singen, niemals untersagen. Kein Zweifel, kein Adern und niemals Versagen. Unser ständiges Geleit, ein schweres Los für den, der die Wahrheit schreit. Maulkorb und Rotstift, unser ständiges Geleit, Gedankenkontrolle völlig sinnbefreit. Was auch noch kommen mag, ihr kriegt uns niemals klein. Ihr werdet es niemals erleben, dass ihr uns selbst kasteien. Wenn die Zeiten auch härter, wir werden es auch. Unermesslich nimmt er zu, der Hass in uns noch bau. Bis zum letzten Atemzug bleiben wir Deutschland treu. Geheim stehen wir vor unseren Göttern, sie sprechen uns rein. Ein Volk wird vielleicht müde, wenn man ihn ständig schätzt. Doch vergesst eines nicht, er bleibt mit sich bis zuletzt. Unser ständiges Geleit, ein schweres Los für den, der die Wahrheit schreit. Maulkorb und Rotstift, unser ständiges Geleit, Gedankenkontrolle völlig sinnbefreit. Gedankenkontrolle.